Fünfter Tag. Heute musste ich eine Weile allein sein. Mittags wanderte ich in die Richtung, aus der ich vor einigen Tagen gekommen war. Der Himmel war mit einem leichten Schleier bedeckt. Es hatte in der Nacht geregnet und jetzt stieg überall der Geruch frischer Erde empor. Ich dachte an Tekas und spürte plötzlich, dass ich schon begonnen hatte, seine Sichtweise zu verinnerlichen. Die Natur erschien mir leuchtender als noch vor einigen Tagen. Überall sah ich Energie, sah ich die Formen einer sich selbst gestaltenden Kraft. Wie ein Kind staunte ich über die Vielfalt der Strukturen. Ich sah Buchen, Erlen und Linden und bewunderte ihre Schönheit, die Verästelungen vom Großen zum Kleinen, die Selbstähnlichkeit ihrer Elemente. Ein Wind fuhr durch die Wipfel und während die Blätter rauschten, lief mir ein Schauer über den Rücken. Diese Natur hatte etwas Reinigendes. Ich spürte plötzlich, wie sehr ich bisher in den Bahnen gedacht hatte, die Amsterdam mir vorgab. Man kann nicht jenseits der eigenen Denkstrukturen denken. Nun erst ahnte ich das Ausmaß dieser Feststellung. Und plötzlich ahnte ich, weshalb ich Kolumnist geworden war. Spielte hier nicht der Wunsch eine große Rolle, in jenem Amsterdam immer neue Seiten zu suchen und zu beschreiben? Etwas Allgemeines zu finden, das mich mit dem Umstand versöhnte, selbst ein Amsterdamer zu sein? Ich dachte an Tekas Bemerkung, wie wichtig das Reisen sei. Und nun erst verstand ich. Das Reisen war eine Möglichkeit, sich von sich selbst zu lösen. Man sah Neues, erweiterte sich und konnte doch in dem Neuen das Vertraute entdecken. Nun begriff ich, dass man falsch reisen konnte, indem man seinen eigenen Standpunkt auf die Reise mitnahm, um ihn gegen das Neue, mit dem man konfrontiert wird, zu behaupten. Ich dachte an Mexico City, an Sao Paulo, New York und Tokio. Wie musste es sein, wenn man in diesen gewaltigen Ballungszentren aufwuchs, ohne sie jemals zu verlassen? In diesen Zentren war man von vielfachen Kräften geprägt. Doch wie sollte man sich von diesen Kräften lösen können, wenn sie mit dem eigenen Denken und Fühlen verschmolzen waren? Das Dorf lag bereits ein gutes Stück hinter mir, als ich durch hüfthohe Wildblumen und Gräser schritt, vorbei an großen Büschen von blaugrünem Rhododendron. Hier hatte die Bergwelt fast einen subtropischen Charakter. Ich blieb stehen und atmete tief die klare Luft. Mein Auge schweifte über die Formen und Farben hinweg und verharrte auf einer türkisfarbenen Blüte, die aus allerlei Rankwerk hervorlugte. Und da kam mir plötzlich Alma in den Sinn. Es war nur eine Sekunde, dass ich deutlich ihr Gesicht vor mir sah. Ich spürte ein Frösteln in meinen Adern. Es war mir vertraut, dieses Gesicht, und gleichzeitig erschien es mir fremd, entfernt, vergangen. Es war Alma, wie ich sie zum ersten Mal gesehen hatte. Der Frühsommer lockte die Amsterdamer damals auf die Straßen. Ich saß in einem Café, beobachtete die Gäste, die an den Tischen saßen und machte mir Notizen. Da tippte mir jemand von hinten auf die Schulter. »Was schreibst du da?« fragte eine kecke Stimme. Ich wendete mich um. Wache Augen blickten auf mich herab und ein Mund lächelte. Alma hatte ihr dunkelblondes, halblanges Haar zu kleinen Zöpfen geflochten und trug ein türkis geblümtes Kleid. »Ich recherchiere für einen Artikel«, erklärte ich. Alma hob kurz die Augenbrauen und saß auch schon an meinem Tisch. »Was ist das für ein Artikel?«, fragte sie. Ich war erstaunt über ihre forsche Art. »Ach, es soll eine Glosse über den Frühsommer werden. Es geht darum, dass Menschen zusammensitzen und sich kennenlernen.« Alma lachte. »Das ist nun erstaunlich«, erwiderte sie. »Dann schreibst du also über uns beide.« Wir verliebten uns und wurden ein Paar. Schon bald zogen wir zusammen in eine kleine, zu teure Wohnung nahe der Innenstadt. Alma war eine junge Lehrerin und wenn sie am späten Nachmittag nach Hause kam, hatte ich meine Artikel meist schon geschrieben. Wir machten Ausflüge, gingen tanzen, trafen uns mit Freunden. Es war ein schönes Leben. Nach 2 Jahren aber geschah es. Alma wurde schwanger, trotz aller Verhütung. Es war unerklärlich, wie das geschehen konnte, aber es war geschehen. Wir gingen zur Beratung und sprachen bis in die Nächte über unsere Zukunft. Aber Alma war gegen das Kind. Sie sagte, sie wolle ihre Freiheit nicht aufgeben. »Vielleicht willst du nur kein Kind, weil es von mir ist«, warf ich ihr vor. Alma sah mich lange an und sagte nichts. Wir stritten, weinten, versöhnten uns und begannen erneut zu streiten. Ich wollte eine Familie, Alma nicht. Das ungeborene Leben trieb einen Keil zwischen unsere Beziehung. So ging es 4 Wochen, 4 Wochen, die mir erschienen wie 9 Monate. In der Nacht vor der Abtreibung lag ich wach. Alma, sagte ich, wenn es morgen geschieht, ich glaube, ich kann nicht mit dir zusammenbleiben. Ich hörte sie leise neben mir atmen. Am nächsten Morgen brachte ich sie zur Klinik. Wir saßen zusammen im Wartezimmer. Alma wurde aufgerufen und ging mit einer Ärztin. Ich gab ihr keinen Kuss zum Abschied. Während der Operation irrte ich durch Amsterdams Straßen. Mein Kind starb in diesem Moment und mit ihm meine Beziehung. Es zerriss mich fast. Als ich Alma aus der Klinik abholte, konnte ich sie nicht ansehen. Ich begleitete sie nach Hause. Sie legte sich ins Bett und ich verließ die Wohnung. Ich muss weg, dachte ich. Ich muss reisen. So stand ich in der kaukasischen Natur und dachte an Amsterdam. Doch plötzlich riss mich etwas aus meinen Gedanken. Es raschelte neben mir und tat einen gewaltigen Sprung. Ein großes Tier flüchtete in weiten Sätzen. Ich konnte nicht erkennen, was es war. Ich sah nur, dass es in einer unheimlichen Geschwindigkeit auf ein angrenzendes Waldstück zuschoss. Hier wackelten Büsche, dort bewegten sich Blätter und Halme. Dann hatte es die Bäume erreicht und für den Bruchteil einer Sekunde hob es sich schattenhaft, bevor es im Unterholz verschwand. Ich traute meinen Augen kaum. Es waren die Umrisse einer riesigen Raubkatze. Als ich zu Thekas ging, hatte sich die Dämmerung bereits gesenkt. Ich schritt den Hügel hinauf und erneut öffnete sich über mir der weite Sternenhimmel. Meine Bewegungen verlangsamten sich. Eine Weile stand ich gebannt, bevor ich meinen Blick davon lösen konnte. Wieder brannte ein Feuer in der Nacht, dieses Mal aber befand es sich auf der anderen Seite, unter einer Rosskastanie. Ich ging darauf zu und sah, dass jemand bei Thekas saß. Es war eine mädchenhaft junge Frau, mit dunklen Haaren und hellem Gesicht. So zierlich ihre Gestalt war, so temperamentvoll sprach sie. Ihre Gesten warfen belebte Schatten über den Boden. Doch als ich an das Feuer trat, verebbte das Gespräch. »Oh, hallo«, sagte Thekas freudig und bat mich, Platz zu nehmen. »Darf ich vorstellen, das ist Anton. Er kommt aus Europa und besucht seit einigen Tagen unser Dorf.« Ich nickte dem Mädchen lächelnd zu. »Und das ist Enver«, erklärte Thekas. »Sie wird demnächst das Dorf verlassen und in die Stadt ziehen. Du hast gestern ihre Eltern kennengelernt.« Enver nickte nun ebenfalls und blickte mich neugierig an. Ich setzte mich an das kleine flackernde Feuer und Thekas führte das Gespräch fort. »So wie du nun Anton begegnest, wirst du in Zukunft vielen Fremden begegnen. Einige werden freundlich sein, andere abweisend. Aber lasse dich davon nicht abschrecken, Enver. In der Stadt ist es anders als bei uns im Dorf. Dort kennt man einander nicht so, wie man sich hier kennt. Und je mehr Menschen an einem Ort leben, desto mehr werden sie sich zu unterscheiden versuchen. Das geschieht automatisch. Aber wenn du das bedenkst und dich davon nicht berühren lässt, so wirst du eine gute Zeit haben. Die Abgrenzung der anderen ist das Problem der anderen, nicht deines.« »Meine Mutter hält mir immer vor, wie gefährlich die Stadt ist«, sagte Enver und machte ein genervtes Gesicht. »Ganz unrecht hat sie nicht«, erwiderte Thekas, »denn auch wenn du viele unterschiedliche Erfahrungen machen musst, so darfst du trotzdem nicht leichtsinnig sein. Aber deine Mutter übertreibt es mit ihrer Angst. Veräpple ihr das nicht. Ihre Angst zeigt dir, wie sehr sie dich liebt. Weil sie mitfühlt, macht sie sich Sorgen. Du würdest in ihrer Situation nicht anders empfinden. Und du darfst eines nicht vergessen. Nicht nur dein Leben verändert sich jetzt, sondern auch das Leben deiner Eltern. Für dich ist die Veränderung ein Verlust und gleichzeitig ein Gewinn, denn du lernst neue Dinge kennen. Für deine Eltern aber ist die Veränderung nur ein Verlust. Sie haben ihre Tochter nicht mehr in ihrer Nähe.« »Aber daran kann ich doch nichts ändern«, erklärte Enver ratlos. »Zumindest darfst du dich deswegen nicht schuldig fühlen«, bemerkte Thekas. »Denn der Schritt, den du nun tust, ist wichtig für dich. Aber du kannst deine Eltern an deinem neuen Leben beteiligen. Du kannst sie besuchen und ihnen von deinen Erlebnissen berichten. So wird der Gewinn deiner neuen Erfahrungen auch ein Gewinn für deine Eltern sein. Es wird ihren Verlust mildern und sie werden sehen, dass es dir gut geht und dass du in der Stadt zurechtkommst.« Enver lächelte herzlich zu Thekas herüber, worauf dieser noch einige Bemerkungen über das Stadtleben anschloss. Er sprach über städtische Lebenskulturen, Kräfte, Oberflächlichkeiten, Rhythmen und Schnelligkeit und über die Möglichkeiten, die sich Enver eröffnen würden. »Wirst du mich in der Stadt besuchen, O Kulpe?«, fragte Enver mit gesenktem Kopf. »Aber natürlich, Enver, das werde ich. Und sage mir nur immer, wenn du Probleme hast. Wir werden dafür schon eine Lösung finden. so wie du zusammen mit deinen Eltern eine Lösung finden wirst. Umarme sie, wenn du nach Hause kommst. Enver bedankte sich bei Tekas und kicherte leise, als sie sich bei mir verabschiedete. Beschwingt verschwand sie in der Dunkelheit.